In Zukunft wird ein König gerecht herrschen und die Obersten dem Rechte gemäß walten. Jeder wird einem Obdach vor dem Winde gleichen und einem Schutz vor Unwetter, den Wasserbächen in der Dürre, dem Schatten eines mächtigen Felsens in lechzendem Lande. Die Augen der Sehenden werden nicht mehr geblendet sein und die Ohren der Hörenden werden aufmerken. Der Verstand der Voreiligen wird lernen, zu urteilen, und die Zunge der Stotternden wird geläufig Deutliches reden. Einen Frevler wird man nicht mehr edel nennen, noch einen Schurken vornehm heißen. Denn ein Frevler redet Frevel, und sein Sinn bereitet Unheil, indem er Ruchlosigkeit verübt und Irrsal wider Jahwe redet, indem er den Hungrigen darben lässt und den Durstigen Mangel leiden lässt an Getränk. Und des Schurken Waffen sind böse, solch einer sind auf Ränke, dass er die Elenden durch trügerische Reden verderbe, selbst wenn der Arme sein Recht beweist. Aber der Edle sind auf Edles, und solch einer beharrt auf Edlem. Ihr sicheren Weiber! Auf, hört meine Stimme! Ihr sorglosen Frauen! Horcht auf meine Rede! Über Jahr und Tag werdet ihr unruhig werden, ihr Sorglosen! Denn ein Ende hat's mit der Weinlese, eine Obsternte kommt nicht mehr. Ängstigt euch, ihr Sicheren! Beunruhigt euch, ihr Sorglosen! Legt ab und entkleidet euch, umgürtet die Lenden mit dem Trauergewand. Auf die Brüste schlägt man sich in der Klage um die köstlichen Felder, um die fruchtbaren Weinstöcke, um den Acker meines Volks, der in Dornen und Gestrüpp aufschießt, ja um alle lustigen Häuser, um die fröhliche Stadt. Denn die Paläste sind verlassen, der Lärm der Stadt ist verödet. Offel und Warte dienen für immer als Höhlen, eine Lust für Wildesel, ein Weideplatz für Herden, bis ein Geist aus der Höhe auf uns ausgegossen wird, dass die Steppe zum Fruchtgarten werde und der Fruchtgarten für Wald gelte, dass in der Steppe das Recht hause und die Gerechtigkeit sich im Fruchtgarten niederlasse. Und die Wirkung der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für immer. Mein Volk wird sich niederlassen in einer Wohnung des Friedens, in Behausungen der Zuversicht und an sicheren Ruheplätzen. Doch hageln wird es, wenn der Wald niedergeht und die Stadt in Niedrigkeit niedersinkt. Heil euch, die ihr allenthalben an den Gewässern säet und den Fuß der Rinder und Esel frei schweifen lasst.